Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas gab es am 10. Oktober auf den Plätzen vor dem Parteigründungsmonument, dem Triumphbogen, der Pyongyanger Sporthalle und den weiteren Tanzplätzen in der Hauptstadt und in allen Orten die Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten.